Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Yesterday we heard about the importance of loving one another. Gestern haben wir gehört, wie wichtig es ist, einander zu lieben. Now John continued this thought with an example that's not a pretty one. Nun setzt Johannes seine Gedanken mit einem weniger schönen Beispiel fort. But yet sometimes bad examples are very important too. Doch manchmal sind schlechte Beispiele auch sehr wichtig, Because we can learn from bad examples not to do those things. weil wir daraus lernen können, diese Dinge nicht zu tun. And here John picks up Cain and Abel. Johannes erwähnt hier Kain und Abel. Look what he says. He says, we should not be like Cain, who yielded to the evil one and brutally murdered his own brother Abel. Schau, was er sagt. Wir sollten nicht wie Kain sein, der dem Bösen nachgab und seinen eigenen Bruder Abel brutal ermordete. I find it quite interesting that John talks about this message we had from the beginning to love one another. Ich finde es sehr interessant. Johannes spricht über diese Botschaft, die wir von Anfang an gehört haben, einander zu lieben. And then he brings in such an extreme example of murdering. Und dann bringt er ein so extremes Beispiel eines Mordes. We can think that this is a little bit harsh. Man könnte meinen, dass dies etwas hart ist. But doesn't the very Bible teach us that he hates his brother is a murderer? Doch lehrt uns nicht die Bibel selbst, dass derjenige, der seinen Bruder hasst, ein Mörder ist? So think about it. Denk also darüber nach. If we don't love and hate, even we physically never might murder somebody. Wenn wir nicht lieben, sondern hassen, selbst wenn wir jemanden nie physisch ermorden mögen, In the eyes of God, it's just like murder. ist das in den Augen Gottes wie Mord. If we take this serious, Wenn wir das ernst nehmen, I can tell you that there are many murderers inside of the churches. so kann ich sagen, dass es in den Gemeinden viele Mörder gibt. I have met many Christians who were very, very clear how they hated certain other Christians. Ich habe viele Christen getroffen, die keinen Hehl daraus machten, bestimmte andere Christen zu hassen. Think about the modern church history. Denken wir an die jüngere Kirchengeschichte. How much hatred there is spread against other Christian brothers and sisters. Wie viel Hass gegen andere christliche Brüder und Schwestern verbreitet wurde. Think about what's been done in social medias. People have been just spreading hatred against other Christians. Denken wir daran, was in den sozialen Medien geschieht. Die Menschen verbreiten Hass gegen andere Christen. So no wonder in the context of self-sacrificing love, John brings in an example of murder. Kein Wunder also, dass Johannes im Zusammenhang mit selbstaufopfernder Liebe ein Beispiel für Mord anführt. But look what he says, Cain yielded to the evil one. Sieh dir an, was er sagt. Kain gab dem Bösen nach. The original Greek actually says that Cain, he was of the wicked one. Im griechischen Originaltext steht, dass Kain vom Bösen war. But of course, he did yield to it. Aber er gab ihm natürlich nach. Because when we read the story of Cain, we know that God himself spoke to Cain. Denn wenn wir die Geschichte von Kain lesen, wissen wir, dass Gott selbst zu Kain sprach. Sin is at the door, but you shall rule over it. Die Sünde steht vor der Tür, aber du sollst über sie herrschen. My dear friend, Mein lieber Freund, I believe if you don't intentionally and consciously choose every day, ich glaube, wenn wir uns nicht jeden Tag bewusst und absichtlich dafür entscheiden, to self-sacrificially love one another, einander selbstlos aufopfernd zu lieben, we also have the potential to yield to evil. Haben wir auch das Potenzial, dem Bösen nachzugeben. I'm a strong believer in living life very intentionally. Ich bin fest davon überzeugt, dass man sein Leben sehr bewusst und intentional leben sollte. By doing nothing, we already yield to things that are not right. Indem wir nichts tun, geben wir bereits Dinge nach, die nicht richtig sind. So we have to permanently actively choose the right thing. Wir müssen also aktiv und dauerhaft das Richtige wählen. And then, of course, John continues and he says, why did he murder? So he asks this question. Natürlich fährt Johannes dann fort und sagt, und warum hat er ihn ermordet? Er stellt diese Frage. And he says, because his own actions were evil and his brother's were righteous. Und er sagt, weil seine eigenen Handlungen böse waren und die seines Bruders gerecht. I have met a lot of Christians in my life. Ich habe in meinem Leben viele Christen getroffen. They were very angry at other Christians because the other Christians did everything right or experienced everything right and they didn't. Die sehr wütend auf andere Christen waren, weil diese alles richtig gemacht oder alles richtig erlebt haben, sie selbst aber nicht. We always have to guard our hearts. Wir müssen immer unser Herz behüten. Because if we don't guard our heart, self-righteousness creeps in very easily. Denn wenn wir das nicht tun, schleicht sich die Selbstgerechtigkeit sehr leicht ein. Self-righteousness will always hate real righteousness. Selbstgerechtigkeit wird wahre Gerechtigkeit immer hassen. This is why people who truly embrace what Jesus did on the cross for them. Deshalb werden Menschen, die wirklich umarmen, erfassen, was Jesus am Kreuz für sie getan hat. Who live in the simplicity of the new covenant. Und in der Einfachheit des neuen Bundes leben. Many times those people are hated by self-righteous religious people. Oft von selbstgerechten religiösen Menschen gehasst. Think what the great apostle Paul did. Denk darüber nach, was der große Apostel Paulus getan hat. He hated and murdered Christians and he was extremely self-righteous. Er hasste und ermordete Christen und war äußerst selbstgerecht. If you read Philippians chapter 3, you will find out how self-righteous he was. Wenn du Philipper Kapitel 3 liest, findest du heraus, wie selbstgerecht er war. And there he says that he considers all that as garbage. Dort sagt er, dass er all dies für Müll hält. And the context is, he considers all of his self-righteousness as garbage. Der Kontext ist, dass er all seine Selbstgerechtigkeit für Müll hält. Because he realized what it brought him to. It brought him to be an angry, hateful man. Weil er erkannt hatte, wohin sie ihn geführt hat. Sie hat ihn zu einem wütenden, hasserfüllten Mann gemacht. See, Abel's actions were righteous and Cain's actions were self-righteous. Abels Handlungen waren rechtschaffen, gerecht. Cains Handlungen waren selbstgerecht. That's why he brought him to such a place. Deshalb hat es ihn an diesen Punkt gebracht. Let this be a warning for us, my dear friends. Dies soll uns eine Warnung sein, meine lieben Freunde. People who yield to self-righteousness will never be able to people who love one another sincerely. Menschen, die der Selbstgerechtigkeit nachgeben, werden niemals in der Lage sein, einander aufrichtig zu lieben. Because it's part of the very character and nature of self-righteousness. Denn es liegt in der Natur der Selbstgerechtigkeit, that we consider ourselves better than the other people around us. Dass man sich für besser hält als die Menschen seines Umfelds. So this is why it's important for us to always completely grasp and believe in the righteousness of Jesus Christ in our lives. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Gerechtigkeit Jesu Christi in unserem Leben immer vollständig erfassen und daran glauben. If I understand that I'm only righteous because of what Jesus did. Wenn ich verstehe, dass ich nur aufgrund dessen, was Jesus getan hat, gerecht bin, I will be able to self-sacrificially love other people who are not as good. Werde ich in der Lage sein, andere Menschen voller Selbstaufopferung zu lieben, auch wenn sie nicht perfekt sind. Because I know that I'm not any better either and I'm only righteous because of Jesus. Weil ich weiß, dass ich auch nicht besser bin und nur durch Jesus gerecht bin. I'll see you tomorrow. Bis morgen.